Hervorragend. Jo, dann danke alle fürs Kommen. Katha, danke dir auch dafür, dass du die Einladung angenommen hast. Ich nehme an, du bist inzwischen so recht bekannt, aber sicherheitshalber, sag mal ein bisschen was zu dir. Ja, mein Name ist Katharina Nokun. Ich engagiere mich im Bereich Datenschutz und Bürgerrechte seit ungefähr 5 Jahren. War, bevor ich bei der Piratenpartei eingetreten bin, hauptsächlich beim AK Vorrat aktiv, aber auch beim Fürbot, der jetzt auch in Digital Courage umbenannt worden ist. Ja, und ich habe für die Landesliste in Niedersachsen kandidiert auf Platz 2. Hat ja leider nicht gereicht, jetzt am Wochenende. Und ja, ich engagiere mich auch in der Bundes-AG Datenschutz, habe auch beim Opt-out-Day gegen das Meldegesetz bei uns Piraten mitorganisiert und kenne mich daher mit Datenschutz so ein bisschen aus. Ach ja, und Ja. ich habe bei der Verbraucherzentrale Bundesverband gearbeitet, in der Abteilung, die Facebook und Google gerne abmahnt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Okay, machst du das immer noch, oder? Nee, ich war angestellt in einem befristeten Projekt. Das ist auch so ein Problem, dass bei vielen Verbänden oder Vereinen alles so immer projektorientiert ist. Da gibt es eine befristete Förderung, die in dem Fall vom BMF, also vom Verbraucherschutzministerium, hauptsächlich gekommen ist. Und das Projekt ist einfach ausgelaufen und ich habe mich entschieden, mich nicht für das neue Projekt zu bewerben. Okay. Gut, dann zurück zum Thema. Du hast eine Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht, weil deiner Meinung nach der Bundesdatenschutzbeauftragte nicht unabhängig genug ist. Kannst du kurz sagen, was der Bundesdatenschutzbeauftragte eigentlich macht und warum er jetzt wichtig ist? Ja, also der Bundesdatenschutzbeauftragte wird im Allgemeinen Bundesdatenschutzbeauftragter genannt, aber eigentlich macht er noch viel mehr. Es ist nämlich der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Das heißt, also es handelt sich hier sowohl um eine Person als auch um eine Aufsichtsbehörde im Allgemeinen, die ihm untersteht, die dafür sorgen soll, dass Gesetze im Bereich Datenschutz auf Bundesebene eingehalten werden. Er kümmert sich dabei sowohl um Behörden auf Bundesebene als auch um den privaten Bereich im Bereich Telekommunikation und Post. Das heißt, wenn es Datenschutzverstöße beispielsweise bei der Telekom gibt, dann schreitet der Bundesdatenschutzbeauftragte ein und kann rügen und kann auch Überprüfungen durchführen. Und selbes gilt natürlich nicht nur für den Datenschutz, sondern für Fälle, wo man das Informationsfreiheitsgesetz auf Bundesebene zu Rate zieht. Wenn man da Beschwerden hat, dann muss man die an diese Behörde richten. Und momentan ist der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Peter Schaar. Ja, und ich habe kritisiert, dass die Behörde in diesem Fall nicht vollkommen unabhängig ist, so wie es das EU-Recht vorschreibt, sondern ja nach wie vor in weiten Teilen mit anderen Behörden verkoppelt ist, insbesondere dem Innenministerium. Und da auch weitgehende Befugnisse bestehen, in die Arbeit des Datenschutzbeauftragten einzugreifen, was natürlich problematisch ist, wenn eine Behörde, durch die Behörde, die eigentlich überwacht werden soll oder kontrolliert werden soll, halt sanktioniert werden kann. Also wenn das Innenministerium in gewissen Fällen Weisungsbefugnisse gegenüber der Arbeit des Bundesdatenschutzbeauftragten hat, ist es natürlich klar, dass da die Kontrolle des Innenministeriums strukturell problematisch sein kann, um es mal freundlich auszudrücken. Du hast gerade zwei Seiten von seinem Job, also nicht nur Datenschutz, sondern auch das mit der Informationsfreiheit. Kannst du sagen, was es damit auf sich hat? Ja, also das Informationsfreiheitsgesetz ist ein Gesetz, das gibt es sowohl auf Bundesebene, auf EU-Ebene gibt es auch sowas Ähnliches und in einigen Ländern gibt es das auch, in Niedersachsen leider nicht. Und das bedeutet mehr oder weniger, dass ich als Bürger oder auch als Organisation eine Anfrage stellen kann, dass ich beispielsweise Dokumente von einer Behörde haben möchte oder einen bestimmten Briefverkehr zwischen Behörden haben möchte, weil ich der Meinung bin, dass das im öffentlichen Interesse ist und dass ich da Auskunft haben möchte. Und nach dieser Gesetzesgrundlage sind die Behörden verpflichtet, da zu antworten und entweder eine Auskunft zu geben, oder stichhaltig zu begründen, warum sie die nicht geben. Also es gibt einige Ausnahmen oder ja, Karten, die dann gezogen werden können, wenn man so eine Anfrage nicht beantworten möchte als Behörde. Beispielsweise kann man sagen, dass die innere Sicherheit gefährdet ist oder dass internationale Verhandlungen dadurch negativ beeinflusst werden können. Das ist im Gesetz genauer definiert, welche Ausnahmen es da gibt oder nicht. Und wenn man der Meinung ist, dass beispielsweise so eine Ablehnung nicht rechtens war, kann man entweder natürlich selbst den gerichtlichen Weg beschreiten oder man kann auch beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz oder die Informationsfreiheit anfragen, ob das denn so okay war, dass da diese Ablehnung gekommen ist. Okay, du hast gegen seine letztens Abhängigkeit von seinem Ministerium geklagt, und zwar bei der EU-Kommission. Da sagt mir, dass es auf EU-Ebene einen gesetzlichen Rahmen gibt für seinen Job quasi. Also wie sieht's aus? Was hat denn die EU beschlossen? Wie sollte das aussehen, deren Meinung nach? Ja, also es gibt auf EU-Ebene eine Richtlinie, die also ein bisschen einheitlich ja, vorschreibt, wie Datenschutz in den einzelnen Ländern ausgestaltet werden soll. Das sind so gewisse Minimalanforderungen. Und darunter ist unter anderem die Forderung, dass Datenschutzbeauftragte grundsätzlich unabhängig sein sollen, sowohl auf Länder- als auch auf Bundesebene. Und das bedeutet, dass gerade solche Verquickungen wie im ja, Fallbeispiel Deutschlands, das zwischen Innenministerium und der Aufsichtsbehörde halt personelle, aber auch ja, strukturelle Verflechtungen bestehen, dass die eigentlich nicht wünschenswert sind. Weil es muss sichergestellt sein, dass eine Aufsichtsbehörde unabhängig ist, damit sie ihrer Aufgabe nachkommen kann, dass da kein politischer Druck ausgeübt wird auf das Personal, aber auch auf den Bundesdatenschutzbeauftragten selbst. Ja, und das ist in Deutschland leider nicht der Fall. Und diese Richtlinie, die gibt es schon seit längerem, seit über 10 Jahren. Und ja, seitdem ist halt wenig passiert. Rot-Grün hat da nichts getan, um da die Unabhängigkeit auf Länder- und Bundesebene umzusetzen. Schwarz-Gelb hat es auch nicht getan. Und dann gab es erstmal eine Beschwerde, um durchzusetzen, dass zumindest die Landesdatenschutzbeauftragten mal endlich unabhängig werden. Und da hat die europäische, also die EU-Kommission das dann an den Europäischen Gerichtshof weitergeleitet und der hat dann entschieden, ja, diese Beschwerde hat recht, die Länder müssen mal dafür sorgen, dass die Datenschutzbeauftragten unabhängig werden. Ja, und bei diesem Urteil wurde leider vergessen, dass es beim Bundesdatenschutzbeauftragten ja auch nicht so gut bestellt ist. Und daher habe ich Beschwerde eingereicht, um halt dieses Verfahren anzustoßen, dass auch da mal endlich Bewegung in die Sache kommt und diese Richtlinie endlich mal umgesetzt wird. Okay. Nachdem die Richtlinie da war, was hat sich geändert? Also ich meine zum Beispiel, also gab es vorher in Deutschland schon einen Bundesdatenschutzbeauftragten? Wie sieht es mit den anderen Ländern in Europa an? Haben die da erst dadurch einen Datenschutzbeauftragten gehabt oder was hat sich aufgrund der Richtlinie geändert? Ja, also in Europa ist es sehr heterogen. Also ja, es fängt ja schon allein damit an, dass wir in Deutschland eine föderale Struktur haben. Ich habe mal einen Datenschutzbeauftragten aus Polen getroffen, der meinte, das wäre halt da eher zentraler organisiert, auch viel weniger Ressourcen. Da gibt es eine einzige Behörde, die sich da um die Einhaltung kümmert. Also es ist grundsätzlich immer noch sehr unterschiedlich in den einzelnen Ländern, aber diese Richtlinie hat halt vorgeschrieben, dass die einzelnen Länder Gesetze erlassen sollen, die beinhalten, dass halt eben diese Unabhängigkeit überall gewährleistet wird. Und nachdem diese Richtlinie erlassen worden ist, hat sich in Deutschland erstmal nichts getan, was ja auch zu der ersten Beschwerde geführt hat und was jetzt auch zu der zweiten Beschwerde von mir führt. Okay. Gibt's auf EU-Ebene auch schon einen Datenschutzbeauftragten oder irgendjemand, der sich darum kümmert, oder machen die nur Richtlinien für die anderen quasi? Ja, es gibt einen europäischen Datenschutzbeauftragten, das ist der Herr Hastings. Und der kümmert sich beispielsweise um Datenschutzbelange, wenn es um ja, EU-Behörden geht. Und der arbeitet auch mit den nationalen Aufsichtsbehörden zusammen. Da gibt es die sogenannte Artikel 29-Gruppe, die sich regelmäßig trifft und halt auch über ja, europäische Datenschutzfragen diskutiert. Die haben sich beispielsweise auch ja, sehr regelmäßig zur neuen Datenschutzgrundverordnung geäußert und da besteht eine rege Zusammenarbeit. Das heißt, das sind die jeweiligen nationalen Beauftragte unter sich und die tauschen sich aus und synchronisieren sich. Ja, genau. Also da gibt es natürlich auch unterschiedliche nationale Gesetzeslagen in den einzelnen Mitgliedstaaten, was den Datenschutz anbelangt. Ja, aber so was beispielsweise Positionen auch zur europäischen Datenschutzpolitik aus, ja, anbelangt, findet da doch schon ein reger Austausch statt. Okay. Gibt's, sage ich mal, Auswirkungen von diesem Austausch? Also fließt das in, keine Ahnung, Ratschläge an die Kommission oder woran fließen die Ergebnisse dieser Arbeit? Ja, da gibt es natürlich regelmäßig Positionspapiere, insbesondere im Prozess der, ja, der Arbeit an der neuen Datenschutzgrundverordnung, was ja eine neue Verordnung werden soll, die das Datenschutzrecht in ganz Europa vereinheitlichen soll, haben sich die Datenschutzbeauftragten da natürlich regelmäßig geäußert. Und da gehen zum Teil auch Pressemitteilungen raus oder halt, ja, wie gesagt, Stellungnahmen. Und das ist auch ja zu weiten Teilen auch öffentlich zugänglich. Aber in manchen Fällen muss ich sagen, für den Laien vielleicht nicht unbedingt verständlich. Okay, das kann ich mir vorstellen. Jetzt zurück zu dir und zu deiner Idee. Seit wann spielst du mit dieser Idee, die Beschwerde einzureichen? Ja, also ich habe öfter mal dran gedacht, dass es eigentlich ein Unding ist. Und dann habe ich einen Artikel gelesen und bin nochmal auf die Idee zurückgekommen, ja, man könnte da auch eigentlich was tun. Und dann habe ich mit dem Patrick gesprochen, der ist auch hier gerade, glaube ich, unter den Zuhörern. Patrick, hörst du mich? Patrick hört, aber kann nicht so gut sprechen anscheinend. Oh, das ist schade. Naja, jedenfalls haben wir drüber gesprochen. Ob man da nicht was tun könnte. Und Patrick ist Jurist und macht solche Beschwerden öfter. Auf ihn geht auch die erste Beschwerde zurück, die sich ja auf die Umsetzung der Richtlinie in Bezug auf die Landesdatenschutzbeauftragten gerichtet hat und die auch erfolgreich war. Und da haben wir uns zusammen mal dran gesetzt und gemeinsam eine neue Beschwerde geschrieben. Das hat dann so 1, 2 Tage gedauert. Gut, das klingt noch überschaubar als Aufwand. Oder wie, also das war das Schreiben und dann einfach per Mail rüberreichen? Oder wie stellt man sich das dann vor? Wie sieht das so aus, wenn ich eine Beschwerde bei der EU-Kommission einreiche? Ja, also es geht eigentlich sehr einfach. Da gibt es so einen Standard, also entweder kann man so ein standardisiertes Formular benutzen oder man macht das einfach ja ohne dieses Formular. Wir haben es mit dem Formular gemacht. Da werden dann so erstmal natürlich abgefragt, worum geht's, was ist ihre, also um welche Nichtumsetzung von europäischem Recht geht's, gegen wen richtet sich das? Natürlich gegen die Bundesregierung in diesem Fall. Und dann wird halt auch gefragt, was ist Ihre Begründung? Und dann haben wir es auch so ein bisschen ausgeführt, auch in den einzelnen Punkten, uns die einzelnen Paragraphen auch nochmal angeguckt, das mit dem deutschen Datenschutzrecht verglichen, um nochmal aufzuzeigen, wo die einzelnen Probleme sind. Das heißt, einerseits muss man da darlegen, ganz konkret, um welches Gesetz geht es, in welchen Punkten. Was ist die Begründung und auch nochmal, was für Folgen hat das? Und ja, das Okay. haben wir ausgeführt. Patrick hat das dann sehr juristisch formuliert. Ich habe das dann versucht, ein bisschen verständlicher zu formulieren. Und ja, dann kann man, also wird auch noch gefragt, gab es da schon, also gab es da einen Vorlauf, gab es da schon vorherige Beschwerden oder ist die Kommission schon mal tätig geworden? In diesem Fall gab es halt nur die, ja, die vorherige Beschwerde zur mangelnden Unabhängigkeit der Landesdatenschutzbeauftragten, aber im konkreten Fall Bundesdatenschutzbeauftragter ist halt nichts passiert. Von daher konnten wir in diesem Punkt wenig schreiben. Das war ganz gut. Okay, dann schickst du das vermutlich per Post, nehme ich an, oder kriegst du dann eine Bestätigung, oder was passiert dann? Ja, also man macht am besten beides, am besten per Mail und per Post. Da gibt es, wie gesagt, eine standardisierte Adresse, zu der man das schicken kann. Und das kann jeder Bürger machen übrigens. Ist ganz leicht, kann ich nur empfehlen. Und dann kriegt man im Normalfall auch eine Bestätigung, dass es eingegangen ist. Und in dem, also es wird auch nochmal erläutert, wie die einzelnen Prozesse dann ablaufen. Leider ist es so, dass da wenig, sage ich mal, ja, verbindliche Vorschriften existieren, wie mit solchen Beschwerden umgegangen wird. Es wird halt, ja, also die Kommission bemüht sich dann innerhalb eines Jahres darauf zu reagieren. Aber ja, das ist dann halt sehr unterschiedlich von Fall zu Fall. Das hängt, glaube ich, auch zum Teil mit ja, politischen Fragen oder politischen Interessenlagen zusammen. Okay, das wollte ich gleich als nächstes fragen. Auf welche rechtliche Grundlage basiert diese Möglichkeit, also dieses Mechanismus EU-Beschwerde, also Beschwerde bei der EU-Kommission? Was basiert es auf die Verträge oder wo steht das? Ja, also jeder Bürger hat halt nach europäischem Recht ja die Möglichkeit, diese Beschwerde einzureichen. Und eigentlich ja wird das, glaube ich, auch viel zu wenig genutzt. Also mich wundert auch, dass es nicht weitgehend bekannt gemacht wird, auch vielleicht durch die EU-Kommission aktiv beworben wird, weil es ja eine super tolle Sache ist, dass da Menschen auch vielleicht ohne juristische Vorbildung einfach Beschwerden einreichen können. Das ist erstmal eine klasse Sache, auch wenn natürlich da das Problem der Verbindlichkeit da ist. Und ja, wie gesagt, jeder hat das Recht, das zu tun. Und man kann es sogar auch per Fax machen, falls man es per Mail und nicht per Brief machen möchte. Also ganz altmodisch geht es auch. Okay, und warum ist das jetzt empfehlenswert in deinem Fall, das als Beschwerde zu machen und nicht, also wenn du sagst, er wird Recht verletzt, könnte man eigentlich meinen, okay, das kann ich auch als Klage beim Europäischen Gerichtshof machen. Also zuerst einmal ist es natürlich die günstigste Form, aktiv zu werden, weil wenn ich direkt klage, ist es natürlich erstmal ein ganz anderer Aufwand. Und in diesem Fall ist es so, dass die Rechtslage aus meiner Sicht eindeutig ist. Das heißt, es gibt ein Recht auf EU-Ebene, das wird von von der Bundesregierung halt einfach nicht umgesetzt. Von daher ist die Situation ja sehr eindeutig. Und da ist die EU-Kommission eigentlich formell ja der richtige Ansprechpartner, um ja da Recht durchzusetzen. Wenn die EU-Kommission auf so eine Beschwerde nicht reagiert, wäre es natürlich der zweite Schritt, dann ja selbst zu klagen. Im Endeffekt halte ich es als ersten Schritt für sinnvoll, so eine Beschwerde einzureichen, weil, wie gesagt, so etwas schon mehrfach Erfolg gehabt hat und es erstmal, sage ich mal, auch ja, die ressourcenschonendste Art und Weise ist da, dem Recht erstmal Nachdruck zu verleihen, weil ja, direkt vor Gericht zu ziehen, ist natürlich mit vielen Kosten verbunden fürs Erste. Und ja, es würde halt auch mal die EU-Kommission dazu zwingen, aktiv Position zu beziehen, weil im Endeffekt geht es hier um EU-Recht und die EU-Kommission sollte da sich auch in der Pflicht sehen, ja, nicht nur im Fall Vorratsdatenspeisung beispielsweise darauf zu pochen, dass die einzelnen Länder Richtlinien umsetzen, sondern gerade im Bereich Datenschutz, gerade im Bereich Bürgerrechte, sollte man doch erwarten, dass die EU-Kommission da ja, proaktiv vorgeht und die Mitgliedstaaten in die Pflicht nimmt, da Bürgerrechte auch mal umzusetzen. Ne? Okay, was passiert, wenn die EU-Kommission dann deiner Meinung ist? Wenn die sagen, ja, es stimmt? Ja, also wenn die EU-Kommission intensiv, hoffentlich nicht ein ganzes Jahr lang, sondern vielleicht weniger darüber nachdenkt und zum Ergebnis kommt, die Katar hat recht, da ist ein Problem und das ist recht eindeutig, dann wird die EU-Kommission das an den Europäischen Gerichtshof weitergeben und dann ist es möglich, dass ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland zustande kommt, was dann die Bundesregierung dazu zwingen wird, endlich mal zu handeln. Und das Gesetz oder die Gesetzesgrundlage in dem Bereich zu ändern und an EU-Recht anzupassen. Okay, und wie wahrscheinlich siehst du das? Das ist sehr wahrscheinlich. Okay. Die Frage ist halt nur, also ja, die Frage ist halt nur, wann diese Reaktion kommt. Aber man kann sich sicher sein, dass da noch nachgebohrt wird, falls da nicht zeitnah geantwortet wird. Okay. Also du meinst, dass nur du nachbohren wirst. Ja, Okay. genau. Das heißt, du rechnest, also okay, also die haben, die hab ich richtig verstanden, bis einem Jahr, um zu reagieren, also die Kommission selber, und Ja. danach würde die Gerichtsverhandlung vermutlich kommen. Das dauert wahrscheinlich auch noch ein bisschen aus. Ja, also wenn man es mal ja so ein bisschen, sag ich mal, die Rechtsgrundlage anguckt, steht da also nicht wirklich, dass die EU-Kommission verpflichtet ist, in einem Jahr zu reagieren, sondern dass sie sich bemüht. So, das ist natürlich erstmal ein bisschen schwammig, aber ja, wenn es nach einem Jahr nicht passiert, kann man es erst recht skandalisieren, sage ich mal. Die Frage, wie lange, wie schnell das Gerichtshof dann natürlich arbeitet. Ja, so etwas kann sich natürlich immer hinziehen, aber ich meine, im Endeffekt seit ungefähr 15 Jahren nichts passiert. Daher ist es schon überhaupt gut, wenn da mal Bewegung in die Sache kommt, weil von alleine passiert da einfach nichts. Das hat die Vergangenheit gezeigt und ja, die ja, vier Parteien haben sich da einfach durch großzügige Untätigkeit ausgezeichnet. Also weder Rot-Grün noch Schwarz-Gelb haben da in irgendeiner Weise ja Anzeichen gegeben, dass sie da etwas ändern wollen. Du hast schon die erste Beschwerde erwähnt, die auch Erfolg hatte mit den Landesdatenschutzbeauftragten. Da gab es auch schon eine Entscheidung. Hat's auch eine Änderung bewirkt in Deutschland? Ja, also da hat der Europäische Gerichtshof recht klar gesagt, na, so geht's nicht, liebe Bundesländer. Ihr müsst mal endlich eure Datenschutzbeauftragten ja, mit Unabhängigkeit ausstatten. Und vorher war es halt so, dass die Aufsichtsbehörden im Bereich Datenschutz an ja, also andere Landesbehörden angegliedert waren und zum Teil halt auch einer direkten Weisungsbefugnis von den jeweiligen Behörden unterstanden. Und das geht dann natürlich nicht, wenn ja, ein Landesdatenschutzbeauftragter halt ja etwas kontrollieren soll, von dem er Weisungen bekommen kann. Das geht natürlich überhaupt nicht. Und auch wenn man in Bezug auf politische Fragen, wo sich ja Datenschutzbeauftragte ja auch äußern, wenn es jetzt beispielsweise um Fragen der Strafverfolgung geht oder wenn es darum geht, wie weit Unternehmen gehen dürfen, wenn sie beispielsweise IP-Adressen speichern. Da sind ja zum Teil schon, sage ich mal, politische Interessen mit verbunden. Und je unabhängiger ein Datenschutzbeauftragter von, ja, politischen Gremien ist, desto sachlicher kann er in solchen Fällen auf Basis geltenden Rechtes argumentieren. Und ja, je enger er verflochten ist, desto eher ist die Gefahr da, sag ich mal, dass dann ein gewisser vorauseilender Gehorsam entsteht und beispielsweise Gesetzesvorhaben ja nicht angemessen bewertet werden in Bezug auf, ob sie jetzt mit Grundrechten oder mit Datenschutzrecht vereinbar sind. Ja. Und was halt auch noch interessant ist, was ich auch noch nicht erzählt habe, ist, dass ja, also durch diese Angliederung an Behörden ist natürlich auch für die Mitarbeiter eine ganz andere Situation bedeutet. Denn dadurch, dass der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit momentan beim Innenministerium angegliedert ist, ist es so, dass für einige Mitarbeiter durchaus ja, also eine Position Bundesdatenschutzbeauftragten so eine Zwischenstufe ist bei der eigenen Karriere. Und wenn man danach im Innenministerium weiterarbeiten möchte, ist es, denke ich mal, erschließt es sich von selbst, dass es durchaus Auswirkungen darauf haben kann, wie man sich positioniert in einigen Fragen. Okay, ja, verstehe ich. Zurück zu der Frage. Haben die Bundesländer dann tatsächlich, sage ich mal, separate Behörden geschaffen nach dem Urteil? Oder, weil ich meine, theoretisch könnten die immer noch sagen, ja, okay, ein Urteil nehmen wir wahr und wir zahlen die Straße jedes Jahr und machen trotzdem nichts. Nee, also da haben die Länder schon reagiert. Da gibt es allerdings in den einzelnen Ländern immer noch unterschiedliche Regelungen, aber die Länder haben dann Gesetze erlassen, die sich ja darum bemüht haben, da schon das EU-Recht ja zu berücksichtigen. Beispielsweise in Niedersachsen ist der Landesdatenschutzbeauftragte jetzt unabhängig. In Schleswig-Holstein ist er das schon länger. Und ich finde gerade Schleswig-Holstein mit Thilo Weichert ist so ein Beispiel, ja, sage ich mal, wie ein unabhängiger Datenschutzbeauftragter sehr aktiv sich auch in die politische Debatte einmischt, was ich erstmal für eine gute Sache halte. Das wäre auch mal eine extra Frage gewesen. Wie bewertest du die Arbeit der Datenschützer bisher, so auf Land- oder Bund-Ebene? Ist es in deinen Augen gut, was sie machen, oder reicht's nicht, oder sind die zu zurückhaltend, oder sind es eher deren Befugnisse, die nicht weit genug gehen? Wie bewertest du die Situation momentan? Ja, also ich habe mal, muss ich dazu sagen, auch ein Praktikum bei einem Landesdatenschutzbeauftragten gemacht. Es war in Kiel in Schleswig-Holstein bei der Behörde, der Thilo Weichert vorsteht. Von da habe ich auch so ein bisschen den Blick nach innen, wie so eine, also wie die Arbeit auch vor Ort strukturiert ist. Und ich muss sagen, es ist unglaublich, wie viele Beschwerden dort einlaufen. Es ist klar, dass bei der finanziellen und personellen Ausstattung die einzelnen Landes- oder auch Bundesbehörden gar nicht der Masse der Beschwerden ja in angemessenem Maße nachkommen können. Und von daher sehe ich halt oftmals, ich habe auch öfter mal selber Beschwerden natürlich eingereicht, dass da ja halt einfach die Ressourcen fehlen, um halt auch viele Sachen zu verfolgen, die von Bürgern eingegeben werden. Und das, finde ich, ist momentan ein großer Mangel. Obwohl wir hier in Deutschland, muss ich sagen, noch auf sehr hohem Niveau jammern. Also wenn man sich mit Datenschutzbeauftragten aus anderen Ländern unterhält, das ist zum Teil viel dramatischer da. Obwohl das für mich natürlich auch kein Argument ist, zu sagen, okay, dann fordern wir halt nicht mehr Geld und mehr Personal für Datenschutzbeauftragte in Deutschland, weil ich denke, das ist einfach ein immens wichtiges Thema bei der elektronischen Datenverarbeitung, dass man da halt auch auf die Rechte der Konsumenten und Bürger und so weiter guckt. Ja, Okay. aber ich finde also nochmal zu dieser Frage der Unabhängigkeit, es ist natürlich schwer zu vergleichen, wie der jeweilige Datenschutzbeauftragte entschieden hätte, wenn er wirklich unabhängig gewesen wäre. Weil er im Fall des Bundesdatenschutzbeauftragten eben das halt nicht ist. Ja, also im Allgemeinen ist es halt auch schwierig zu sagen, ja, ob jetzt in einzelnen Fällen da halt eine politische Beeinflussung vorgelegen hat. Aber im Allgemeinen finde ich, ist es unglaublich schlimm, wenn ich nicht ausschließen kann, dass diese politische Beeinflussung vorgelegen hat, weil das darf ja eigentlich nicht passieren. Okay, da sind für so zwei Kritikpunkte: die Mangel an Mittel und in dem Fall vom Bundesdatenschützer halt diese Abhängigkeit. Findest du, dass sie sonst von den Befugnissen her eigentlich so gut ausgestattet sind, oder wie sieht's aus? Ja, also zum einen würde ich halt schon kritisieren, dass es kein Klagerecht gibt für die Bundes- und Landesdatenschutzbeauftragten für öffentliche Stellen. Und das wäre immens wichtig, wenn beispielsweise ja die Datenschutzbeauftragten auch bei öffentlichen Stellen ja Gerichte anrufen könnten, weil das oftmals Betroffene einfach nicht machen. Also die Erfahrung zeigt, dass ja, es ganz wenige Betroffene von Datenschutzverstößen gibt, die da auch wirklich aktiv werden. Es gibt engagierte Bürgerrechtler, die aktiv werden, aber ich finde, man sollte sich nicht immer darauf verlassen müssen, dass da gerade jemand ist, der vielleicht zufällig Jurist ist, der sich seine Rechte einklagt, sondern ich finde, da sollte man auch ja einen gesetzlichen Rahmen schaffen, der es möglichst wahrscheinlich macht, dass Gesetzesverstöße auch geahndet werden im Bereich Datenschutz. Und da wäre halt auch so eine ähnliche Forderung, die beispielsweise auch in der EU-Datenschutzgrundverordnung thematisiert wird, so ein Verbandsklagerecht auch für Datenschutzverbände, ne, dass die Arbeit der Datenschutzbeauftragten so ein bisschen flankieren, indem sie ja verbindlich für einzelne Verbraucher oder Betroffene oder Bürger ja Rechtsfragen klären können, indem sie vor Gericht ziehen. Du hast vorhin erzählt, du warst ja mal als Praktikantin in so einem Büro. Was kam als meisten rein? Klagen von Bürger oder Klagen von eben so Vereine, die sich darauf spezialisiert haben, beispielsweise Konsumentenrecht, Bürgerrecht, solche Sachen? Ja, also es kommen da erstmal keine Klagen rein, sondern es kommen Beschwerden, Anfragen ja. rein. Sorry. Ja. Ja, also viel, was reinkommt, sind einfach auch Fragen. Entweder von, ja, also von meistens von Bürgern, die entweder eine Situation erlebt haben, wo sie sich nicht sicher sind, ob ein Rechtsbruch vorliegt oder nicht, oder ja, allgemeine Informationen, wie es um Datenschutz, ja, Fragen halt in einem gewissen Bereich gibt. Und Bei den Datenschutzbeauftragten ist es auch nach Themen organisiert. Das heißt, es gibt jemanden, der ist zuständig beispielsweise für ja, Datenschutzfragen im Bereich Gesundheit und einer ist zuständig für Datenschutz im Bereich Polizei und so weiter und so fort. Das heißt, es ist thematisch unglaublich breit aufgestellt und jeder hat so einen dicken Stapel auf dem Schreibtisch, den er abarbeiten muss. Und da kommt kontinuierlich dann was rein. Und ja, aber so, was dann halt an konkreten Fragen oder Beschwerden reinkommt, unterscheidet sich halt unglaublich von der jeweiligen Abteilung. Also das unterscheidet sich auch vom Land, wo man ist. Also ich habe beispielsweise mal eine Beschwerde über Google in Hamburg eingereicht, beziehungsweise auf eine Sache aufmerksam gemacht. Und das ist beispielsweise so ein Spezialding, wenn ich in einem Bundesland oder wenn Google als Unternehmen seinen Hauptsitz ja in Hamburg hat, so dann ist es klar, dass dann der Landesdatenschutzbeauftragte sich dann halt auch speziell mit Fragen zum Thema Google auseinandersetzen muss. Und das unterscheidet ihn beispielsweise von anderen Landesdatenschutzbeauftragten, weil er da halt der direkte Ansprechpartner einfach auch ist. Verstehe. Du hast vorhin gesagt, also noch, also von der Historie her ist nicht bekannt, dass die Abhängigkeit wahlweise früher von den Landesdatenschutzbeauftragten oder immer noch vom Bundesdatenschutzbeauftragten, dass sie sich ausgewirkt hat. Da gibt es momentan noch keine konkreten Anlässe. Ja, also es gibt einzelne Fälle, wo man, wo durchaus die Vermutung naheliegt, dass da auch ein politisches Interesse damit gespielt hat. Also es gab beispielsweise, ich meine, es war in Hessen zum Thema, wie lange IP-Adressen gespeichert werden dürfen. Halt auch mal eine Debatte, das wird halt noch mal ja, es muss einfach nochmal juristisch geklärt werden. Da gab es einfach unterschiedliche Positionen von Gerichten und der damaligen Aufsichtsbehörde, die dem Innenministerium unterstellt war und weisungsbefugt war, wie lange jetzt ein Unternehmen IP-Adressen speichern soll. Und das ist klar, dass ein Innenministerium grundsätzlich eher argumentieren wird, ja, IP-Adressen darf man durchaus länger speichern, weil die natürlich ein Interesse haben, über die Strafverfolgungsbehörden Zugriff zu nehmen auf solche IP-Adressen. Das geht ja nur, wenn die vorgehalten werden. Okay. Also es ist nicht bestätigt, aber da gibt es einen starken Verdacht. Ja, also es gibt einen starken Verdacht. Also im Endeffekt kann man das natürlich auch wegargumentieren, indem man sagt, ja, da sind halt unterschiedliche Rechtsauffassungen. Aber man kann sich natürlich auch fragen, was zu diesen unterschiedlichen Rechtsauffassungen führt. So, also im Endeffekt ist es halt, finde ich, allein schon, wie gesagt, schlimm, wenn man nicht ausschließen kann, dass da vorauseilender Gehorsam oder gar Hintergrundgespräche stattgefunden haben. Das geht einfach überhaupt gar nicht bei einer Aufsichtsbehörde. Okay. Zurück zur Beschwerde. Hat es am besten, sag ich mal, die Öffentlichkeit gefunden? Also gab es Rückmeldungen von Journalisten, von Lobbyisten, die das ganz toll oder ganz schlecht fanden oder eben halt irgendeine Rückmeldung von der Kommission? Ja, also die Kommission hat sich noch nicht geäußert. Sie ist aber wahrscheinlich bemüht, das ist innerhalb eines Jahres zu tun, hoffentlich, hoffe ich für sie. Ja, ich habe auch noch Rückmeldungen bekommen. Einige Blogger oder im Bereich Jura, Netzpolitik haben sich dazu geäußert, unter anderem Thomas Stadler, der gesagt hat, dass diese Beschwerde sehr, sehr aussichtsreich ist. Ich habe viel Rückmeldungen bekommen von einzelnen Datenschützern oder Bürgerrechtlern, die gesagt haben, wurde auch mal Zeit. Und ich habe auch viele Mails bekommen. Ja, zum Teil gab es auch Berichte, ja, in der Presse beispielsweise. Heise hatte das ganz dick und andere Online-Magazine, die sich so ein bisschen mit dem Bereich IT und Datenschutz auseinandersetzen. Ja, und ich habe halt auch echt sehr viele Privatmails bekommen, wo einfach nur drin stand, klasse, weiter so, wurde auch Zeit und mehr davon bitte. Und das fand ich halt echt beachtlich, dass viele Menschen ja gesagt haben, dass das auf jeden Fall eine wichtige Sache ist. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass da ja momentan auch so diese Diskussion über die Vorratsdatenspeicherung immer noch im Raum steht und da die Bundesregierung ja immens drauf pocht, dass da EU-Richtlinien umgesetzt werden, beziehungsweise die Union möchte das ja ganz stark. Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, unsere Justizministerin, wehrt sich ja noch so ein bisschen dagegen. Aber das ist ja natürlich, führt das auch so ein bisschen vor, wenn die Bundesregierung einerseits bei der Vorratsdatenspeicherung, einer Richtlinie, die viel jünger ist, im Übrigen darauf pocht, das muss jetzt sofort umgesetzt werden. Da kann man auf gar keinen Fall warten oder noch abwarten, bis beim Europäischen Gerichtshof endlich mal noch eine anhängige Klage geklärt wurde, ob das mit EU-Grundrechten vereinbar ist. Nein, das müsse sofort. Und beim EU-Datenschutzrecht, ja, das hat Zeit. 15 Jahre hat das Zeit. Und ich glaube, das ist auch mal wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird. Okay, apropos eben halt Aufmerksamkeit. Die EU-Beschwerde, so haben wir ja schon mal gehört, hat doch ein bisschen die Öffentlichkeit gefunden. Es gab ja auch andere Möglichkeiten. So, es gibt ja auch, man kann auch Petitionen ans EU-Parlament stellen. Es gibt noch den Bürgerbeauftragten, also den Ombudsmann. Die wären nicht in Frage gekommen oder die wären weniger wirksam gewesen für das Vorhaben? Naja, also so eine Petition ans EU-Parlament würde erstmal in der Hinsicht nichts bringen, da es ja bei einer Richtlinie darum geht, dass ja auf EU-Ebene die Mitgliedstaaten dazu aufgefordert werden, nationale Gesetze zu ersetzen, zu erlassen, die mit dieser Richtlinie in Einklang stehen. So, und das ist im Fall Deutschlands und unabhängiger Datenschutz halt nicht passiert. Das heißt, der Fehler liegt auf Bundesebene, dass da dieses Gesetz nicht erlassen wurde. Und da kann das EU-Parlament, ja, kann da auch gerne drüber diskutieren. Aber ich glaube, das ist da an dieser Stelle einfach der falsche Ansatzpunkt. Zur Europäischen Bürgerinitiative, ja, also das ist ja ein neues Instrument, was auch erstmal begrüßenswert ist. Allerdings ist das natürlich mit riesigen Ressourcen verbunden. Man braucht ja über 1 Million, glaube ich, Unterstützer aus mehr als 7 EU-Mitgliedstaaten und mehr aus ja mindestens 7 EU-Mitgliedstaaten muss man halt auch Organisationen oder Menschen finden, die diese Beschwerden mit einreichen. In jedem Land muss man ein gewisses Quorum erlangen und man muss sich das mit einer Software machen, die zertifiziert werden muss. Das ist unglaublich teuer im Übrigen und die von der EU-Kommission bereitgestellte funktioniert wohl nicht so, wie sie soll. Das heißt, um so etwas zu machen, muss man ein riesiges Budget haben. Das habe ich nicht. Und ganz davon abgesehen ist es ja auch so, dass ja im Endeffekt sowas einfach an dieser Stelle nicht effektiv ist, weil das kann man ja gerne machen, um vielleicht aufzurufen, ein neues Gesetz zu erlassen. Aber gerade in dem Fall, in dem ich Beschwerde eingereicht habe, ist die Gesetzeslage ja absolut klar. Es geht halt nur darum, geltendes Recht auch durchzusetzen und umzusetzen. Und da ist eine Beschwerde einfach der richtige Ansatzpunkt. Ja, also die Bedenken gegen die Bürgerinitiative kenne ich, die habe ich ja auch ausformuliert. In der Tat, also für die, die zuhören, also ich hatte ja gefragt nach dem Bürgerbeauftragten, Petition ans Parlament und Europäische Bürgerinitiative. Also Bürgerinitiative wäre, um das Gesetz zu ändern oder ein neues zu machen. Der Bürgerbeauftragte ist dafür da, wenn die EU-Institutionen untereinander sich nicht grün wären, dann kann man sich an dem wenden. Nur so als Nebeninfo. Das finde, was ich ganz cool finde an dieser Geschichte mit der Beschwerde ist, dass es erstmal so klingt, oder du hast es ja schon mehrfach gesagt, dass quasi jeder da einfach mal so einen Brief an die Kommission schicken kann und etwas anstoßen kann. Also das klingt eigentlich nach der einfachsten Möglichkeit für Bürger Einfluss auf die EU-Gesetzgebung oder die EU-Realität zu nehmen quasi. Ja, also es ist auf jeden Fall eine sehr einfache Möglichkeit. Es gibt auch natürlich andere Möglichkeiten, wie man sich in EU-Politik einmischen kann. Das Problem, was ich bei vielen Instrumenten allerdings sehe, ist, dass die zum Teil nicht ganz so verbindlich sind, wie sie sein könnten. Jetzt im Fall der Beschwerde, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, Es ist halt so, dass die EU-Kommission sich dann bemüht, innerhalb eines Jahres aktiv zu werden, so. Und wenn sie es nicht tut, kann man dann mit öffentlichem Druck arbeiten, was ich auf jeden Fall auch tun werde oder was wir tun werden. Aber da ist einfach zu wenig Verbindlichkeit, genauso wie bei der europäischen Bürgerinitiative. Wenn so etwas mal erfolgreich ist und über 1 Million Unterschriften EU-weit gesammelt werden innerhalb eines Jahres, dann fordert man die EU-Kommission dazu auf, sich mit einem Thema zu befassen. So. Und was befassen bedeutet, ja, da können die Meinungen einfach auseinandergehen. Und im Endeffekt sind solche Instrumente immens wichtig, dass Leute sich einbringen können. Aber es ist halt genauso wichtig, noch, sage ich mal, ja, so eine Hintertür zu haben, dass, wenn da keine Reaktion erfolgt, man da halt vielleicht auch juristisch nachlegen kann. Und ein anderes Problem, was ich bei dem Instrument Beschwerde sehe, ist, dass vielen Menschen erstmal nicht bekannt ist, dass es überhaupt geht. Da wird viel zu wenig Werbung für gemacht. Das tue ich hiermit. Und zum anderen ist es ja auch so, dass Menschen erst dann Beschwerde einreichen, wenn sie überhaupt wissen, ja, dass hier ja ein Problem besteht oder ja beispielsweise eine Richtlinie nicht umgesetzt wird. Das setzt ja voraus, dass ich die Richtlinie kenne. Und ja, meistens, oder die Erfahrung zeigt, dass das meistens doch relative ja Fachdebatten sind, oder dass auch meistens entweder Juristen oder Fachleute sich mit solchen Fragen befassen und der Normalbürger meistens da überhaupt nicht so in dem Maß durchsteigt, dass er jetzt sagen würde, ja, da muss ich jetzt auf jeden Fall eine Beschwerde einreichen, weil hier Paragraph 5 nicht umgesetzt wurde. Und da müsste man die Hürden natürlich deutlich senken, dass einfach jeder die Möglichkeit hat, sich zu informieren oder auch Beschwerde einzureichen. Okay, und wie effizient hat sich das Ganze bisher erwiesen? Also wie ist die Erfahrung mit den Beschwerden? Also werden die, sage ich mal, zufriedenstellend wahrgenommen von der Kommission? Also oder sind die deren Entscheidungen ein bisschen widersprüchlich oder polemisch, sage ich mal so, wenn es denen nicht ganz in den Kram passt? Ja, also da sag ich mal, die Erfahrung ist durchwachsen bis negativ. Es gab beispielsweise Beschwerden, die sich in Bezug auf die mangelhafte Umsetzung der EU-Cookie-Richtlinie bezogen haben. Da ist die EU-Kommission untätig geblieben. Auch bei anderen Beschwerden ist sie untätig geblieben. Und das zeigt eigentlich, dass da einfach viel zu wenig Verbindlichkeit besteht. Also man kann da nachhaken, man sollte da auch auf jeden Fall öffentlich nachhaken und das auch kritisieren, dass da nichts passiert. Auch vielleicht auch politischem Wege da nochmal Nachdruck verleihen. Aber dieser Passus, dass die EU-Kommission nach eigenem Ermessen quasi definieren kann, inwiefern da jetzt die Notwendigkeit zum Einschreiten besteht, das ist immens problematisch. Denn im Endeffekt bräuchte man ein Klageinstrument, was die EU-Kommission dazu zwingen würde, in bestimmten Fällen einzuschreiten. Ohne so ein Klageinstrument ist es in vielen Fällen leider ein Papiertiger. Denn die EU-Kommission bei manchen Beschwerden wird sie halt tätig, wie beispielsweise bei der Beschwerde zur mangelhaften Unabhängigkeit der Landesdatenschutzbeauftragten. Aber da, in dem Fall war es halt so, dass diese Beschwerde sich gegen die Länder richtete oder die Landesregierung. Und also so ein Vertragsverletzungsverfahren oder so eine Beschwerde in Richtung Bundesregierung loszuschicken, spielt dann natürlich so in dieses Wechselspiel der politischen Interessen. Gerade jetzt mit der Debatte Euro-Krise und so weiter und so fort. Ja, sind dann natürlich auch unterschiedliche Themen auf der Tagesordnung und unterschiedliche Interessen. Und in manchen Situationen möchte die EU-Kommission vielleicht nicht einzelne Mitgliedstaaten an den Karren fahren. Wenn du sagst, dass sie unterschiedlich reagiert haben, heißt das, dass sie abgelehnt haben oder sie einfach gar nicht reagiert haben? Also sie haben dann halt gesagt, okay, ist eingegangen, aber haben dann halt nicht weiter reagiert. Also haben da einer halt auch in der Situation, wo die Rechtslage absolut eindeutig ist, einfach nicht in Richtung Europäischer Gerichtshof da irgendwelche Aktivitäten folgen lassen. Sie haben es also einfach unter den Tisch fallen lassen. Okay, also es ist auch nicht abgelehnt mit Begründung, sondern einfach nur, man hört nicht wieder von denen. Ja, also man hört nicht wieder von denen, weil im Endeffekt eine Ablehnung, also manchmal wird dann halt auch abgelehnt, aber vor allem, ja, also bei Fällen, wo die Rechtslage klar ist, sondern, also wie gesagt, der Passus sieht halt nicht vor, dass die EU-Kommission in irgendeiner Weise verbindlich gezwungen ist, so einer Beschwerde nachzugehen. Das ist halt eigenes Ermessen. Okay. Ja, super. Dann bedanke ich mich erstmal, weil ich wäre mit den vorbereiteten Fragen erstmal durch. Aber ich habe gesehen, dass wir doch ein paar Leute interessiert haben. Und ich glaube, es gibt ein paar Fragen aus dem Publikum. Wollen sich vielleicht die Leute im Chat dann kurz mit WM oder so oder Wortmeldung oder wie auch immer melden, damit wir auch so eine Reihenfolge haben können? Also wer noch eine Frage für Gatta hätte, gerne kurz im Chat melden, wahlweise diese schreiben oder einfach nur sich im Chat melden, damit wir eine Reihenfolge für die Sprecher haben können. Das wäre super. Ich guck mal gerade. Ah ja, zum Beispiel weiß ich, jetzt hat sich noch keiner gemeldet. Markus hat auf jeden Fall welche Fragen. Ja, genau. Katascha, kennst du eigentlich das Verfahren der Kommission gegen Ungarn wegen der fehlenden Umsetzung der Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftragten? Ja, also ich habe mich ein bisschen damit befasst, aber jetzt nicht im Speziellen mit der Rechtslage in Ungarn. Was möchtest du denn konkret wissen? Ich wollte bloß fragen, ob du das Verfahren kennst und ob du da deine Beschwerde sozusagen abgekupfert hast oder woher dann die Motivation davon kam, aber ich war ein bisschen später, deswegen. Nee, also so im Endeffekt ist halt zwischen Ungarn, sage ich mal, also die Rechtsgrundlage auf EU-Ebene ist halt, wie gesagt, diese Richtlinie, die ist halt in beiden Fällen gleich. Aber Ungarn hat ja ein anderes Datenschutzrecht als Deutschland. Und bei der Begründung muss man ja auch sagen, so wo jetzt das einzelne nationale Recht sich halt unterscheidet von der Richtlinie, in welchen Fällen. Und das unterscheidet sich natürlich ganz stark zwischen Ungarn und Deutschland. Also ich bin halt kein Experte, was ungarisches Datenschutzrecht angeht. Von daher, also unterscheidet sich das, glaube ich, auch in der Argumentation. Okay, gibt es weitere Fragen? Zum Thema Datenschutz, zum Thema EU-Institutionen oder zu dieser Beschwerde in Präzise? Okay. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich mal sagen, Katar, willst du irgendwas als Schlusswort sagen? Ja, ich würde gerne dazu aufrufen, dass viel mehr Menschen das unglaubliche Tool der Beschwerde nutzen, auch wenn ich ja bereits erklärt habe, dass da ja massive Probleme bestehen in Bezug auf Verbindlichkeit. Es ist doch, glaube ich, wichtig, wenn viele Menschen die bestehenden Tools nutzen und auch wenn da ja keine Rückmeldung kommt oder nicht reagiert wird, da auch nochmal darauf aufmerksam machen. Denn sowas braucht man, um zu zeigen, dass wir da eine Verbesserung der Rechtslage brauchen, dass wir da mehr Rechte für Betroffene und Bürger brauchen und dass Rechtsdurchsetzung auch keine Expertenangelegenheit ist, sondern uns alle angeht. Super, dann würde ich mich bedanken, auf jeden Fall bei allen, die vorbeigeschaut haben und erst recht bei Katar, die sich bereit erklärt hat, 2 Tage, satte 2 Tage nach Ende des wahrscheinlich recht ermüdenden Wahlkampf in Niedersachsen bei uns zu gastieren. Vielen Dank an alle, vielen Dank an Katar und Flo, du kannst die Aufnahme beenden. Jo, Punkt 22 Uhr, passt ja. Wenn die Aufnahme. Noch was, den Link zu dem Tool, kennt den jemand? Kann man den posten hier? Oder ist der leicht zu finden? Ach, obwohl, Moment, mir fällt noch was ein, zu der Rüge des ungarischen Datenschutzbeauftragten. Da habe ich letztens auch jemanden getroffen vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung Ungarn. Den gibt es da nämlich auch. Und ja, das war nämlich in Brüssel bei Freedom Not 4. Das ist ein Vernetzungstreffen von europäischen Datenschutzaktivisten. Und da haben wir Peter Hastings, den europäischen Datenschutzbeauftragten, eingeladen. Und die junge Frau vom AK-Vorrat Ungarn war immens empört darüber, dass auf EU-Ebene da viel zu wenig gehandelt wird, beziehungsweise ja darauf gepocht wird, dass die ungarische Regierung da endlich mal handelt und da ja eine Unabhängigkeit durchsetzt, und hat sich im Endeffekt auch darüber beschwert, dass da ja Gesetze zwar auf dem Papier bestehen, aber in der Praxis nicht durchgesetzt werden. Und ja, sie hat halt auch nochmal so andere ja, Situationen oder Konstellationen im ungarischen Recht geschildert. Das hörte sich alles sehr dramatisch an. Also da wurden halt wirklich Posten nach politischem Kalkül besetzt, nicht nur im Bereich Datenschutz, in allen möglichen Bereichen, was halt auch mit dieser Regierung, die da momentan an der Macht ist, zusammenhängt. Okay, Flo, du nimmst übrigens immer noch auf, ne? Ja, ich weiß. Ich dachte, das sollte ich auch. Also ich hab auch noch eine Frage gerade für Mirelein. Genau, Katha, hast du noch was in Planung? Ich meine, hast du noch was in der Pipeline, was du demnächst vielleicht durchschicken möchtest als Beschwerde? Als Beschwerde erstmal nicht, aber am 28. Januar ist der Europäische Datenschutztag. Und da gibt es einige Menschen aus der AG Datenschutz, die sich so eine kreative Aktion überlegt haben, die man an diesem Tag machen könnte. Da braucht man nur 3 Personen zu und ein bisschen Mut und kreative Energie. Falls da Interesse besteht, kann ich da gerne noch weitergehende Informationen zu geben. Wir werden das auch nochmal ankündigen. Das wäre ein Termin, den man auf dem Schirm haben sollte. Dann Ende Januar wird nochmal der Beschäftigten-Datenschutz im Bundestag diskutiert werden. Das hat ja so ein bisschen für Aufsehen und Empörung gesorgt, zu Recht, weil die Große Koalition da ein Gesetz durchboxen will, was ja den Datenschutz für Mitarbeiter massiv angreifen und aushebeln würde. Da sollte man auf jeden Fall auch ein Auge drauf haben. Und in den nächsten Wochen könnte es passieren, dass die Bestandsdatenauskunft nochmal auf der Tagesordnung des Bundestages auftaucht. Und da geht es um eine Neuregelung eines Gesetzes, welches ja darüber bestimmt oder regelt, unter welchen Bedingungen Strafverfolgungsbehörden auf Bestandsdaten zugreifen können. Bestandsdaten können halt auch PIN und PUC sein und Passwörter. Und von daher ist es immens wichtig, das kritisch zu begleiten. Jetzt, wo die Fragerunde anscheinend auf Fahrt gewinnt, frage ich nochmal. Will sonst noch jemand eine Frage stellen? Sonst noch jemand, der spontan meint, ach, ich habe doch noch was? Arbeitest du bei der DPD oder bei der Datenschutz-Richtlinie mit? Oder bei der Kampagne dazu? Welche von den vielen Kampagnen meinst du denn genau? Es gibt da so eine Kampagne von Edri und von Jan Albrecht. Ja, also ich habe die letzten 2 Wochen oder 3 Wochen sogar in der Endphase des Landtagswahlkampfs muss zu meiner Schande nicht mehr so viel Zeit gehabt, um viel neben Wahlkampf zu machen, weil das einfach mit unglaublich vielen Terminen auch vor Ort verbunden war. Ich habe an der Auswertung des neuen Entwurfs ja teilweise mitgearbeitet, aber es war zeitlich einfach nicht drin, neben Wahlkampf da richtig viel zu machen. Und ich würde aber in nächster Zeit da halt auch meinen Fokus ein bisschen drauflegen, weil ich das schon erschreckend finde, was für Verbesserungen da zum Teil drin sind. Auch in Bezug darauf, was halt nachträglich noch in der Datenschutzgrundverordnung durch die Kommission verändert werden kann. Aus meiner Sicht ist das, ja, sind das halt so Löcher, die unbedingt gestopft werden müssen. Also wenn die EU-Kommission im Nachhinein da noch ja durch einzelne ja, Vorgaben da noch großzügig in einigen Punkten Fassungen vornehmen kann, weiß man ja eigentlich gar nicht, was man da abstimmt, beziehungsweise wem, ja, was in der Regelung man da zustimmt. Und von daher müsste man da unbedingt auch mehr machen. Und ich würde auch alle dazu aufrufen, an dieser Kampagne mitzumachen. Ja, ich wollte in dem Zusammenhang noch kurz sagen, dass wir am 26.02. auch eine Anhörung im Landtag NRW haben zur EU-Datenschutzreform. Ich habe gerade das Pad gepostet mit unseren Fragen drin und den Sachverständigen, die benannt werden sollen. Und da ist eben genau auch dieses Problem der Delegiertenrechtsakte, die die Kommission da massenhaft reinschreibt und damit eben auch teilweise bei wichtigen Themen die gesamte Ausrichtung ändern kann, wenn sie zum Beispiel der Meinung sind, bestimmte Begebenheiten machen dies erforderlich. Ja, also was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist vielleicht im Bereich Beschäftigten oder betrieblicher Datenschutz, dass da in Bezug auf die Obergrenzen, ab wann ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter ernannt werden muss, da auf jeden Fall die deutschen Standards deutlich herabgesetzt werden. Und aus meiner Sicht ist es natürlich auch fraglich, ob man die Frage, ob ein Datenschutzbeauftragter bestellt werden soll oder nicht, allein an der Anzahl der Mitarbeiter überhaupt festmachen kann. Denn ich kann mir auch Adresshändler mit 10 Mitarbeitern vorstellen. Und wenn die dann nicht verpflichtet werden, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen, das wäre wirklich dramatisch. Und in der Verordnung wird ja auch gar nicht unterschieden zwischen Datenschutzbeauftragten privatwirtschaftlicher Unternehmen und solcher von zum Beispiel. Das ist auch ein Problem. Ja, also man muss da auf jeden Fall am Ball bleiben, auch wenn das definitiv noch, glaube ich, sehr lange dauern wird, bis das im Endeffekt durch ist. Es ist halt keine Richtlinie, sondern es ist eine Verordnung. Und das ist, glaube ich, vielen Menschen nicht klar. Also eine Verordnung ist dann halt unmittelbar in Kraft erstmal und geltendes Recht. Das heißt, es muss nicht mehr in nationales Recht umgesetzt werden, wie beispielsweise die Vorratsdatenspeicherung oder die Richtlinie, die jetzt in dem Fall vorgeschrieben hat, dass die Datenschutzbeauftragten unabhängig sein soll, sondern es ist dann halt wirklich Gesetz. Und wenn man sich halt auch mit Mitarbeitern mal unterhält, von den, beispielsweise von Jan-Philipp Albrecht, und dann mal fragt, so ja, und habt ihr viele Anfragen, was die einem so erzählen, wie viel Lobbyisten da halt auch an die Tür klopfen, das erklärt halt beispielsweise auch, warum die Strafen bei Datenschutzverstößen dann von 5% des jährlichen Umsatzes jetzt bei 2% des jährlichen Umsatzes angelangt sind. Also das ist wirklich dramatisch. Weitere Meldungen? Unsere Themen heute, die EU, den Bürgereinfluss darauf und den Datenschutz. Ja, dann jetzt Datenschutz würde ich noch fragen. Wir haben das natürlich auch schon im Landtag schon behandelt. Wie deine Einschätzung ist zur Richtlinie im polizeilichen und justiziellen Bereich. Hast du dich damit auch beschäftigt? Ja, also in dem Bereich macht Statewatch sehr viel. Die haben das unter anderem auf dem Schirm und noch ein paar andere Organisationen. Peter Schaar hat sich da auch sehr kritisch zu geäußert. Und momentan finde ich das halt auch so ein bisschen schade, dass der Fokus der meisten Datenschützer auf dieser neuen Datenschutzgrundverordnung liegt. Klar, es ist halt eine Verordnung und nicht auf der Richtlinie im Bereich polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit, weil da eigentlich auch ziemlich viele massive Probleme sind, insbesondere auch was den internationalen Datenschutz, also den internationalen Austausch von Daten angeht, da müsste man eigentlich viel mehr tun. Und ich würde mir auch wünschen, dass da Leute mehr Aufmerksamkeit hinzuziehen. Auch im Bereich, sage ich mal, EU-Behörden, Europol und so weiter. Wenn man sich da mal anguckt, was für Datenbanken die zum Teil führen und nach welchen Kriterien die halt auch Sachen speichern oder austauschen, Das ist aus meiner Sicht halt ein Bereich, in dem noch viel zu wenig passiert. Aber gerade in NRW wurde ja auch letztens eine ganz interessante Anfrage gestellt, bei der ja rauskam, dass in der Fanszene von, also in der Fußballfanszene auch V-Leute eingesetzt werden. Und das sind auch wieder so Sachen, wo ich mir denke, dass Überwachung halt meistens an ganz bestimmten Gruppen ausprobiert wird. Und gerade im Bereich auch Fußball werden da halt auch sehr viele international, also sehr großer internationaler Datenaustausch gepflegt, der zum Teil aus meiner Sicht halt ja vollkommen unverhältnismäßig ist und auch sehr mangelhaft bis gar nicht kontrolliert wird. Ja, ganz genau. Das Problem sehe ich auch, dass die Datenschutzgrundverordnung durchaus ihre Stärken hat. Man aber aufpassen muss, dass man die Diskussion nicht nur auf die Grundverordnung reduziert, sondern dass die sogenannte Datenschutzreform eben auch diese Richtlinie beinhaltet. Und darum habe ich in dem Fall auch mit einem Änderungsantrag haben wir das eben versucht, das komplett zu behandeln und behandeln zu lassen, weil eben da auch von Erleichterungen die Rede ist, der Darbearbeitung unter bestimmten Bedingungen zwischen Staaten oder privatwirtschaftlichen Unternehmen und dem Staat, und das eben gar nicht klar definiert ist, was zum Beispiel das öffentliche Interesse ist, wo mit gerechtfertigt wird, eben diese Datenverarbeitung und diese Datenströme legal zu machen. Ja, also ich habe da mal einen sehr interessanten Vortrag gehört von jemandem von Statewatch zusammen mit jemandem von Europol. Und der Mensch von Europol hat so ein bisschen erklärt, so wie seine schönen Datenbanken aussehen und was für Kriterien da drin stehen dürfen und was für Kriterien nicht da drin stehen dürfen. Und dann kamen halt auch so ein paar kritische Fragen aus dem Publikum. Beispielsweise, wie man denn feststellen will, dass oder wie man sicherstellt, dass halt Leute nicht einfach in die Polizeiakte beispielsweise irgendwie sexuelle Orientierung oder halt irgendwelche nicht rechtmäßigen Kommentare reinschreiben. Ja, und dann war halt so die Antwort, da wird manchmal halt so stichprobenartig mit Schlagwörtern gesucht, ob dann halt was da ist. Beispielsweise wird geguckt, ob da irgendwie drin steht, schwul oder nicht schwul. Und wenn das festgestellt wird, dann wird's gelöscht. Und dann gab es eine Frau im Publikum, die halt von so einer Akte betroffen war, die zu Demos gefahren ist und dann halt ein Einreiseverbot bekommen hat. Und sie hat gesagt, dass sie sich auch beschwert hat und hat das halt auch so ein bisschen als Kampf mit Windmühlen bezeichnet. Sie ist da kein Stück weitergekommen und der Beamte von Europol dann irgendwann alle Schuld von sich gewiesen und gesagt, ja, da kann ich nichts machen, da weiß ich nicht genau, da müssen sie nochmal gucken. Aber auch da sind halt die Möglichkeiten der Betroffenen, da halt irgendwie, sich gegen Rechtsverstöße zu wehren, halt total mangelhaft. Oder es kam halt auch die Frage, was passiert denn, wenn jetzt entdeckt wird, dass beispielsweise sexuelle Orientierung in der Akte stand? Wird derjenige dann im Nachhinein darüber informiert, dass halt so ein Mist die ganze Zeit in seiner Akte stand? Und man meint ja so, nö, wird nicht gemacht. Und das ist ja auch ein Unding, weil wenn ich nicht weiß, dass beispielsweise so Informationen, die gar nicht zulässig sind, in diesen Akten drinstehen und auch munter ausgetauscht werden international, dann können die ja durchaus auch Einfluss auf Verhandlungen oder halt irgendwie Ermittlungen oder was auch immer mich betreffend gehabt haben. Aber es ist nicht vorgesehen, dass man über solche Missstände informiert wird. Und wenn man nicht informiert ist, dann kann man dann natürlich sich rechtlich gar nicht gegen wehren. Okay, gut. Dann, wenn es keine weitere Meldungen gibt, würde ich sagen, wir bedanken uns alle ganz herzlich bei Katar. Und schön, dass du da warst, Flo, du kannst die Aufnahme beenden. Und ich eröffne nun schon mal die Flauschrunde. Ich danke Katar, danke Gilles, das war sehr interessant. Guten Abend, tschüss. Alles klar, 22.16 Uhr und die ganze Sache. Wird nicht mehr aufgenommen. Viel Spaß.